Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hello, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好 ，Ich bin Thomas.In der letzten Lektion haben wir über Ausdrücke hinsichtlich eines Bibliotheksbesuches gesprochen. Sollen wir kurz einige Sätze wiederholen? Ja, gerne. Der erste Satz lautet: 怎么办借书证? Wie beantrage ich einen Bibliothekausweis? 怎么办借书证? 怎么办 heißt wie beantragen. 怎么办 借书证Bibliothekausweis. 借书证。 这些书可以外借吗? Kann man diese Bücher ausleihen? 这些书可以外借吗? 这些书 Diese Bücher. 这些书 外借 Ausleihen. 外借。 这儿有外文书刊报纸吗?Gibt es hier fremdsprachige Bücher, Zeitungen und Zeitschriften? 这儿有外文书刊报纸吗? 外文 fremdsprachig 外文 书刊报纸 Bücher, Zeitschriften und Zeitungen 书刊报纸 点击这儿 Hier klicken 点击这儿 点击 heißt klicken. 点击 点击这儿 点击这儿 Hier klicken. Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 怎么办借书证? 你需要准备一张一寸的照片以及十块钱的工本费。 这些书可以外借吗? 不可以,这是图书馆的规定。 这儿有外文书刊报纸吗? 当然有了，就在二楼阅览室。 怎么进入目录查询？ 点击这儿。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 你学什么专业？我们的课很有意思。我们学校老师的水平都很高，可以补考吗？ 你学什么专业？我们的课很有意思，我们学校老师的水平都很高，可以补考吗？ Es kann sehr entspannend sein, über einen Universitätscampus zu spazieren. Es erinnert mich an die Zeit, als ich selbst ein Student war. Das stimmt. Ich habe nur oft etwas Verständigungsschwierigkeiten. Kannst du mir vielleicht beibringen, wie man auf Chinesisch "Was studierst du?" im Hauptfach sagt? Das heißt, 你学什么专业? 你学什么专业? 学 heißt lernen, studieren. 学 什么 was? 什么 专业 bedeutet Hauptfach. 专业 你学什么专业? 你学什么专业? Was studierst du im Hauptfach? 你学什么专业? 我学经济。 Vor kurzem habe ich mit einer Studentin der Wirtschaftswissenschaften gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass ihre Vorlesungen sehr interessant seien. Kannst du mir bitte noch einmal sagen, was das auf Chinesisch heißt? Sicher, man kann zum Beispiel sagen, 我们的课很有意思。 我们的课很有意思。 我们的 unsere 我们的 课 Vorlesungen 课 很 sehr 很 有意思 interessant 有意思。 我们的课很有意思。 Unsere Vorlesungen sind sehr interessant. 我们的课很有意思。 你喜欢你的专业吗？ 喜欢，我们的课很有意思。 Und vielleicht sagen die Studenten auch noch, 我们学校老师的水平都很高。Das heißt, unsere Dozenten sind alle sehr qualifiziert. 我们学校老师的水平都很高。 我们 unsere 我们 学校 bedeutet Schule bzw. Hochschule 学校 老师 heißt Lehrer oder Dozent 老师 水平 Level Niveau 水平 都 alle 都 很高 sehr hoch 很高。 我们学校老师的水平都很高。 我们学校老师的水平都很高。Unsere Dozenten sind alle sehr qualifiziert. 我们学校老师的水平都很高。 是吗？那他们对学生要求严格吗？ 他们都很严格。 Wie ist das, wenn man einen Test nicht besteht?Kann man dann das Examen wiederholen? Am besten fragt man danach, 可以补考吗? Kann man das Examen wiederholen? 可以补考吗? 可以 bedeutet können, möglich sein. 可以 补考 heißt Examen wiederholen. 补考 Und ma ist eine Fragepartikel. Ma. 可以补考吗？ 可以补考吗 ？Kann man das Examen wiederholen？ 有两个人不及格。 真倒霉！可以补考吗？ 可以补考。 Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion an。 你学什么专业？ 我学经济。 你喜欢你的专业吗？ 喜欢，我们的课很有意思。 我们学校老师的水平都很高。 是吗？那他们对学生要求严格吗？ 他们都很严格。有两个人不及格。 真倒霉！可以补考吗？ 可以补考。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Die höheren Bildungsanstalten in China bestehen beispielsweise aus Universitäten, wissenschaftlichen und technologischen Instituten.Landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Hochschulen, medizinischen Instituten, pädagogischen oder Sport- und Kunsthochschulen. Jedes Jahr im Juni finden landesweit die Hochschulaufnahmeprüfungen statt. Abhängig von den dabei erzielten Ergebnissen können die Studenten dann eine Hochschule auswählen. Gegenwärtig gibt es mehr als 2000 Universitäten und Hochschulen in China. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, was studierst du im Hauptfach auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见! Thank you.